Menschen gerührt. Was soll er werden büßen, die Unrecht nur geschürt. Ich glaube an das Schicksal, auch die Lügner nicht verschont. Denn die Unrecht herrschen, werden bald entthront. Ich glaube an den Kampf, der die Erlösung bringt. An die gerechte Sache, die jeder von uns will. Heute mich verurteile, weil ich offen bin. Weil ihr mich dafür ächten und mir mein Recht entziehen. Ist die Wahrheit ein Verbrechen, wenn ihr mich dafür straft? Dann werde ich euch versprechen, meine Rache sei entfacht. Heute mich verurteile, weil ich offen bin. Weil ihr mich dafür ächten und mir mein Recht entziehen. Ist die Wahrheit ein Verbrechen. Des Geistes unserer Art, dass sie uns befreit, vom Niedergang bewahrt. Ich glaube an die Zukunft, kein Tag vergeht auch sonst. Ein Volk, das so uns streitet, wird von der Zeit belohnt. Ich glaube an den Willen, der Eisern ist zugleich. An Germania Söhne und an das deutsche Reich. Wollte mich verurteilen, weil ich offen bin. Weil ihr mich dafür ächten und mir mein Recht entziehen. Ist die Wahrheit ein Verbrechen, wenn ihr mich dafür straft? Dann werde ich euch versprechen, meine Rache sei entfacht. Wollt ihr mich verurteilen, nur weil ich offen bin? Weil ihr mich dafür ächten und mir mein Recht entziehen. Ist die Wahrheit ein Verbrechen, wenn ihr mich dafür straft? Dann werde ich euch versprechen, meine Rache sei entfacht. Meine Rache sei entfacht.